Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 7. Juli 1792. Ich wollte dir nicht eher wieder schreiben, als bis ich zugleich meine Arbeit mitschicken konnte, und wirklich ist sie ziemlich vorwärts gerückt. Aber es kann doch vielleicht noch einige Zeit vergehen, ehe sie fertig wird, also will ich darauf nicht warten. Alwils Briefe habe ich gelesen und halte sie für ein merkwürdiges Produkt eines vorzüglichen Kopfes. Einzelne Briefe, besonders der von Lucy an Alwil, verraten eine Meisterhand, andere sind vernachlässigt oder überspannt. Überhaupt fehlt dem ganzen Werk ein gewisses Gepräge der Vollendung. Die Form des Romans ist dem philosophischen Zwecke zu merklich subordiniert und zerstreut gleichwohl die Aufmerksamkeit zu sehr, so daß weder der Philosoph noch der Kunstliebhaber befriedigt werden wird. Vielleicht sollte sich der Verfasser nicht begnügen, die vorhandenen philosophischen Materialien unter die sprechenden Personen zu verteilen, sondern vor der Ausarbeitung den philosophischen Zweck ganz beiseite legen und sich für gewisse gegebene Charaktere einen Roman ausdenken, der für sich interessant wäre. Alsdann ließe sich bei der Ausführung eines solchen Kunstwerkes das Verdienst der Darstellung mit dem philosophischen Gehalte verbinden. An Kunsttalent fehlt es ihm nicht. Seine Amalie ist brav geschildert. Auch Sully hat geistvolle Züge, nur ist sie durch ihr weinerliches Wesen ermüdend. Alwil ist oft zu sehr das gewöhnliche Ideal von Kraft, Genie. Klärchen ist eine Art von Wagstück, ein Geist von männlicher Ausbildung ohne Nachteil der Weiblichkeit. Aber Lucy hat besonders eine eigene Erhabenheit durch Grazie möglichst gemildert. Der philosophische Inhalt wird den Kantianern nicht gefallen, aber sie mögen nur widerlegen, nur die Blößen des Gegners zeigen, wenn es ausgemacht bleiben soll, dass in ihrem System gar keine Blößen zu finden wären. Ich hasse den alleinselig machenden Glauben in der Philosophie. Rebergs Prüfung der Erziehungskunst ist das Werk eines Denkers, aber kein durchdachtes Werk. Einzelne Stellen voll männlichen Geistes und eindringender Beredsamkeit, besonders über die Vergötterung der Leidenschaft und über den moralischen Indifferentismus, aber im Ganzen etwas Rhapsodisches, zuweilen mit Trockenheit verbunden, das einen widrigen Eindruck macht. Was der Titel verspricht, ist bei weitem nicht erschöpft. Bemerkungen über Rousseau machen den größten Teil des Inhalts aus. Ich würde sie fast alle unterschreiben, nur wünschte ich ihnen eine gefälligere Einkleidung. Alles dies in einem Briefe oder Gespräche gesagt und von einer Person, die durch Charakter oder Situation dazu aufgefordert wurde, müsste weit größere Wirkung tun, als wenn der Verfasser selbst in einem anmaßenden Tone auftritt, seinem Publikum eine Strafpredigt zu halten. wollte er wie ein Prophet bei dem jüdischen Volke zu seinem Zeitalter sprechen, so durfte er die Gegenmittel nicht unberührt lassen, wodurch den angezeigten Gebrechen vielleicht abgeholfen werden könnte. Und hier fragt sich's, ob es nicht zu diesem Zwecke eine Erziehungskunst gebe. Garve war vor etlichen Tagen hier, und ich habe ihn bei Wagners gesehen. Er hat sich das Vornehme und Hofmäßige bei seiner Art zu philosophieren noch nicht abgewöhnt. Auch im Gespräch hat er das Talent eines klaren und ausgesuchten Vortrags, aber mit dem Inhalt darf man's nicht so genau nehmen. Seine neuesten Versuche habe ich noch nicht gelesen. Von dem Erfolge meines Aufsatzes über Pressfreiheit muss ich dir noch melden, dass mir der Präsident viel Komplimente darüber gemacht hat und mich fragte, ob ich ihn wollte zu den Akten nehmen lassen. Ich hatte natürlicherweise nichts dawider, und auf diese Art kommt er bis zum Kurfürsten, dies unter uns. Dein Körner.